für die Wirtschaft, womit normalerweise das System der Maximierung des Kapitals derjenigen gemeint ist, die sowieso schon am meisten davon haben, ist es deshalb besser, wenn Menschen um Jobs konkurrieren, anstatt Jobs um Menschen. So lassen sich die überschüssigen Menschen schnell und billig mieten, etwa durch Zeitarbeitsfirmen oder befristete Verträge. Marx hat für diese Menschen den Begriff Reservearmee benutzt, was auch deshalb so treffend ist, weil darin mitschwingt, dass diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, um überleben zu können, ihrer Individualität und ihres Mitspracherechtes beraubt werden. Soldaten tragen Uniform und werden nicht gefragt, sondern eingezogen und entsendet, dorthin, wo die entscheidenden Kämpfe stattfinden. Und deshalb brauchen wir Arbeitslose, damit es ein paar Doofe gibt, die auf Abruf günstig bereitstehen.